Der internationalistische Block. Es war super geil, mit euch zu demonstrieren heute. Wir konnten leider nicht mitlaufen, aber wir sind immer schön hinter euch hergefahren. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten mit Musik, Slogans, die Reden, die gehalten wurden. Es ist sehr wichtig für uns, auf dieser Demonstration gewesen zu sein. Und wir hoffen, dass alle Menschen, die heute hier waren, sich haben ein bisschen inspirieren lassen von der Kraft einer so großen Demonstration. Und hoffentlich braucht es nicht erst wieder die G20 in Hamburg, um so eine große Demonstration zu haben, sondern lasst uns darüber nachdenken, welches Elend auf der ganzen Welt jeden Tag passiert. Schon allein dieses Elend ist es wert, dass wir wieder auf die Straße gehen, dass wir eigentlich jeden Tag 200.000 Menschen sein müssten. Lasst uns organisieren, lasst uns den Protest weitertragen, lasst uns in unserem täglichen Umfeld, in unserem täglichen Kampf daran erinnern, dass nur eine große Bewegung den Kapitalismus und damit die Ursache aller unserer Probleme zerstören kann.